Abschnitt 31 aus Kunterbuntergang des Abendlandes. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kunterbuntergang des Abendlandes, Grotesken von Klabund, Abschnitt 31. Der Zahn der Zeit. Ehe ich sterbe, will ich noch meinen Leichnam waschen und einbalsamieren, sagte Josua. Er kaufte sich eine große Flasche Eau de Cologne, eine Flasche Canadolin für die Haare, einen Karton Lilienmilchseife sowie Dantes göttliche Komödie und ging in das Türkenbad. Die Badedienerin war ein scheußliches Weib mit einer moosigen Flechte mitten auf der Stirn und einem Grinsen nach dem Sofa hin. Er badete sorgfältig, nahm eine kalte Dusche, begoss sich von oben bis unten mit Eau de Cologne und legte sich aufatmend auf den Divan, um in der göttlichen Komödie zu lesen. Beim Anziehen zerbrach ihm der Kragenknopf. Er klingelte der alten Vettel. »Haben Sie vielleicht einen Kragenknopf?« Sie schlurfte davon und kam im Moment zurück. Ihr zahnloser, fauler Mund verzog sich höhnisch in die Breite, als sie ihm einen grauweißen, unansehnlichen Kragenknopf überreichte und wieder hinter der Türe verschwand, noch in das Zimmer zurückbrummelnd: »Es ist mein letzter.« Er wollte den Kragenknopf eben anlegen, als er noch einen Blick darauf warf. Es war ein schmutziger, kariöser menschlicher Zahn, des alten Weibes letzter Zahn, und ihr eben ausgefallen. Ende von Abschnitt 31.